Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik-Heimspiel. Heute mit MT Musics. Ich denke oft an dich, an dich und mich, vergiss mich nicht. Ich denke oft an dich. Ich will dich jetzt nicht irgendwann, Mensch, kannst du nicht verstehen. Wie kannst du mir so den Kopf verdrehen? Ich denke oft an dich. Ich werd verrückt, ich laufe stumm. Wenn ich dich da so seh, dann steigt die Wut bei mir am Bauch. Du kotzt mich richtig an. Wie kann man nur so blöd sein, Mensch? Ich weiß doch ganz genau, dass du die übelste Sorte bist und machst mir richtig schwer. Doch widerstehen kann ich nicht. Ich denke oft an dich und das, was einmal war. An unsere schöne Zeit und du schlafen bei mir in meinem Arm. Doch alles, alles ist dann mal vorbei. Früher waren wir mal eins, doch heute sind wir nur noch zwei. Ich denke oft an dich. Nur noch zwei. Ich denke oft an dich. Nur noch zwei. Ich denke oft an dich. Nur noch zwei. Ich denke oft an dich. Heute sind wir nur noch zwei. Wenn ich dich da so seh, dann steigt die Wut bei mir am Bauch. Du kotzt mich richtig an. Wie kann man nur so blöd sein, Mensch? Ich weiß doch ganz genau, dass du die übelste Sorte bist und machst mir richtig schwer. Doch widerstehen kann ich nicht. Ich denke oft an dich. Dich um mich, vergiss mich nicht, ich denke oft an dich. Ich will dich jetzt nicht irgendwann, Mensch, kannst du nicht verstehen. Wie kannst du mir so den Kopf verdrehen? Ich denke oft an dich. Ich werd verrückt, ich laufe stumm. Sag mir, warum war diese Zeit so schnell vorbei? Warum ist dein Herz aus Blei und warum bin ich grad nicht frei? Ich kann nichts anderes tun, als an dich zu denken, Mann. Früher waren wir mal eins, doch heute sind wir nur noch zwei. Doch ein Nein, bleib dein Nein.

Day on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit MT Musics.

Jedem Smart Speaker. Sputnik Heimspiel. Ich will einfach mit dir fliegen. Heute Nacht auf Folge 7. Lust im Bauch. Ich nehm alles mit und dafür alles in Kauf. Ich muss raus. Will alles probieren. Teste alles aus. Steigst du drauf ein? Bleibt hier noch unversehrt, die Hemmung fällt. Nichts, was jetzt noch zählt, hab ich dich dafür bestellt. Steigst du drauf ein, bis zum Morgenlicht, werd ich ganz nah bei dir sein. Ein Berühren, rasch und völlig auf, und ich gehöre nur dir allein. Ich will einfach mit dir fliegen, heute Nacht auf Folge 7. Lass uns treiben, lachen, lieben. Heute Nacht auf Wolke 7. Heute Nacht auf Wolke 7. gehen weg von mir. Wie der Zeit ist getankt, ich hab Geld auf der Bank und noch jede Menge Plätze hier. Und immer wenn du einsam bist, komm ich rum, du musst nie wieder alleine sein. Denn immer wenn ich dich sehe, macht das in mir tick, tick, boom, so wie deine Mama. Aha, und alle anderen Girls wären gern wie du. Aha, denn du bist wunderschön und gefährlich klug. Hey, oh, und ich hoffe, dass du mich siehst. Ich bin verliebt und hab keinen Plan, ob es sich geht. Schmeckt handig, da wird man klar, wenn ein Corner kennt, stellt man sie vor und ich sing. Die Kimmers im Lande, die holen, die Berg so hoch und die Fistol. Ich vermiss meine Ohrmoll im Ohr. Da haben wir dran, da haben wir dran, die holen. Super cool. Dein DJ und er, Sputnik Heimspiel. Jetzt mit MT Musics. Der größte Mensch im Lokal kommt zu mir her auf einmal. Die Leute schauen netter, das Bier schmeckt besser. Es sagt grüß Gott, die Kim aus dem Stuhl weit aus. Und er stoppt. Die Kim aus dem Land in Tirol. Die Berg so hoch und tief ist voll. Ich vermiss mein Lauer mal im Ohr. Hammerland, Tirol. Hammergeil! dass es mich nicht langsam auffrisst. Immer wenn ich sag, ich brauch dich, kommt von dir nicht viel zurück. Glaub nicht, alles wartet ewig auf dich. Irgendwann entscheide ich mich zwischen dir und meinem Glück. Du hast schon tausendmal gesagt, ich komme wieder. Aber tausendmal saß ich alleine. Glaub nicht, dass es mich nicht langsam auffrisst. Immer wenn ich sag, ich brauch dich. Schon tausendmal gesagt, ich komme wieder. Aber tausendmal saß ich alleine da. Du glaubst, dass deine Spiele immer wieder funktionieren. Werde ich nicht warten nach dem tausendersten Mal. Traumhaft fühle ich mich nur, bis ich aufwach. Deine Worte sind nicht glaubhaft. Alles, was du sagst, nicht wahr. Merkst du nicht einmal, wie mein Herz tut? Warum fühlst du mir nur Schmerz zu? Was hab ich dir angetan? Wie ein Blauwal, dich hält keine Mauer. Kein Berg ist zu hoch und kein Weg zu schwer. Gibt es Geld für Mut, dann wirst du Millionär. Die besten Sprüche von dir lasse ich mir irgendwann tätowieren. Und wenn auch mal nichts gelingt, weiß ich genau, du kriegst das hin. Weil am Ende die Guten gewinnen, ich weiß, dass es stimmt. Sputnik Heimspiel. Du lachst wie ein Kind, bist stark wie ein Baum. Jedes Geheimnis würde ich dir anvertrauen. Bist mein roter Faden, wenn die Strecke mal reißen. Stehst an meiner Seite. Und wenn auch mal nichts gelingt, weiß ich genau, du kriegst das hin. Gleich genau in allen.

Feature. Mega Stress, wir wollen gerade gehen, vergess. Wir wollen nochmal sehen, wie hier Wien verlässt. Du sagst, du liebst jetzt eine andere Band. I'm sorry, I don't understand. Auch wenn die letzten Jahre schwierig waren, was haben die denn schon, was wir nicht haben? Versteh schon, du hast dich halt allein gefühlt. Und nach der langen Zeit ein leichtes Spiel. Dich einfach wieder mal noch zu berühren, du lässt dich nur verführen, um irgendwas zu spüren. Aber nur wir wissen, was du wirklich brauchst. Ging's dir beschissen, bringen wir dich auf. Und ging's dir besser, waren wir auch dabei. Klar, das ausgereicht, aber wir brauchten Zeit. Wir mussten weiter noch ein bisschen in die Häuser ziehen. Wir mussten beide in der Beziehung, gibt sich neue Ideen. Wenn wir zusammen nicht in Spitzen ziehen, was haben wir nicht verdient? Wir haben die Hits geschrieben. Ich bin weiß, dass wir nichts davon verloren haben. Wir fangen nochmal ganz von vorne an. Und dann kaufen wir die Leute reden, aber wir sind dir bis heute treu geblieben. Yeah! Gute Zeiten, wir waren dabei. Wir werden nicht begleiten, wir bleiben treu. Du hattest schlechte Zeiten und wir waren auch dabei. Wir werden nicht begleiten, wir bleiben treu. Zeiten und wir waren auch dabei. Wir werden dich begleiten, wir bleiben treu. Die Zeit war hart, kein Alone. Und immer wieder diese Pizza-Show. Bei keinem anderen war es wieder so wie bei der coolen Band Smooth O. Du hattest keinen Spaß von uns zu denken. Doch irgendwie hat irgendwo immer irgendwas. Ey, ich bin eine Rolle, wir sind kein Vergehen. Für alle, die mit uns schmecken. Du weißt, du und ich, das war schon was. Wir brauchen Smash und Beat und Gas und Macht. Ich hab dich voll getestet, du hast zugehört. Wir hatten vollen Check, du bleibst zugehört. Die Frage, was ist alt und was ist richtig? Was hält du und was ist richtig? In den Betten, irgendwo Du hattest gut.

Alle Farben.